Als Noah seine Arche baute, gafften sie ihn an. So ein Verrückter, dieser alte Mann. Mitten auf dem trockenen Lande baut er sich ein Boot. Und er redet viel zu viel von Gott. Doch Noah wusste ganz genau, wer ihm den Auftrag gab. Und darum hielt ihn auch der Spott nicht von der Arbeit ab. Er setzte unbeirrt den Bau der Arche fort. Er wusste, ich baue weiter, denn Gott hält sein Wort. Ich baue weiter, denn Gott hält sein Wort. Sie kamen wie Touristen, um die große Attraktion zu sehen. Reeder Noah will nicht untergehen. Doch was er ihnen sagte, schlug man in den Wind. Sie waren sich einig, dieser Noah spinnt. Doch plötzlich kam der Tag, als all das Lachen starb. Regen peitschte übers Land, die Welt wurde zum Grab. Dann kam die große Flut und raffte alle fort. Doch Noah war gerettet, denn Gott hält sein Wort. Noah war gerettet, denn Gott hält sein Wort. Heißt die Arche, die Gott für uns gezimmert hat. Und wer an ihn glaubt, wird nicht untergehen. An jenem letzten Tag, der wie ein Dieb kommt in der Nacht, wenn alle den Sohn Gottes kommen sehen. Als Retter oder Richter steht er dann vor dir. Und wie es sein wird, entscheidest du schon hier. Steig heut noch in sein Boot, wirf dein Vertrauen nicht fort. Jesus kommt wieder, denn Gott hält sein Wort. Jesus kommt wieder, denn Gott hält sein Wort.